so happy gekriegt. Wo krank habe ich mich. Oder ich habe mein Neck. Wo krank ist Hati. Wo ich getan weg. Habe ich gekriegt. Und mein Trial. So schätze ich, wenn ich jetzt an mich komme.